Erster Akt von Kasperl in der Türkei von Franz Graf von Potschi. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Erster Akt. Gemach des Sultans. Sultan Shurimuri sitzt auf dem Thron und raucht aus einer langen Pfeife. Potztausend Mond und Sternhagel Element, je die Pfeife schlecht, wieder nicht ordentlich geputzt. Ich muss ja ziehen, dass mir der Atem ausgeht. Beim großen Propheten Mahomet, ich bin schlecht bedient. Jetzt habe ich dem Sklaven Pfeifi Stopfiri erst 50 auf die Fußsohlen geben lassen und doch sorgt er nicht besser für meine Tabakspfeifen. Ich bin noch als zu gut und zu nachsichtig mit dem Sklavengesindel. Muss wieder ein paar spießen lassen, dann wird's schon besser gehen. Momorika Bacci, Hofprofos, herein, bring mir den Pfeifi-Stopferi augenblicklich. Ihr Hunde, ich will euch Mores lehren. Momorika Bacci und Pfeifi-Stopferi. Großer Sultan, Stern des Orients, Sonne des Okzidents, verzeih, ich vernahm deinem Rufe, dass du ungehalten bist. Elender, warum hat die Pfeife keinen Zug? Fehlt's am Röhrl? Allmächtigster, an meiner Sorgfalt hat es nicht gefehlt. Ich habe die Pfeife heute beim Sonnenaufgange geputzt. Einerlei, vielleicht war der Tabak zu nass. Kurz und gut, es muss wieder einmal ein Exempel statuiert werden. Momorika Bacci, führe den Burschen in das Wichszimmer, Nummer 121. Dort hat er 100 Streiche in Empfang zu nehmen und auf Stempelbogen abzukittieren. Wie du befiehlst, Erhabenster, so soll es geschehen. Fort mit dir, Sklave. Pfeifi Stopferi fällt auf die Knie. Erbarmen, großer Sultan, verschone deinen treuesten Sklaven mit der Strafe, die er nicht verdient zu haben, zu glauben, sich untersteht. Was? Remonstrieren auch noch? Noch ein Wort und ich lass dich hängen. Weh mir! Ab mit Momorika Bacci. Es ist nicht zum Aushalten. Wie habe ich mich jetzt echauffiert? Nicht als Ärger und Verdruss. Ich will meine Leibsklavin, die Morin Mimikatsi, rufen, damit sie mich etwas besänftige. Sie soll mir ein Lied mit Gitarrenbegleitung vorsingen. Mimikatsi! Mimikatsi! Mimikatsi mit einer Gitarre. Was befiehlt mein hoher Gebieter? Zuerst streichle mir ein wenig den Bart. Dann singe mir das Lied von der Lotusblume. Mimikatsi streichelt ihn, dann singt sie. Einsam blüht die Lotusblume, und rein Nymphen träumt sie still. Rate, wer gewinnen will. Ach, du dunkle Lotusblume, du der schönsten Blätter voll, sag mir, was ich setzen soll. Und es haucht die Lotusblume in der milde Abendluft, die drei Nummern aus in Duft. Wie heißen die drei Nummern? Ich will sie in die Lotterie setzen. Ein Terno wär nicht übel. Frage nicht die Lotusblume, wenn die Ziehung ist vorbei. Weiß die Nomen alle drei. Ich will aber die Nummern vorher wissen, oder ich lass dich und die Lotterieblume köpfen. Wozu ist die Lotusblume gewachsen, als dass sie mir die Nummern vorhersagt? Großer Sultan, das Lied ist zu Ende. Es ist ein sinniger Rätselspruch aus den Weisheitsbüchern des Mirza Schaffi. Dummes Zeug, ich will keine Rätsel. Fort mit dir, falsche Katze. In dem tiefsten Kerker sollst du schmachten, bis dir die Nummern eingefallen sind. Fort, oder ich vergesse mich und werf dir meine Pantoffel an den Kopf. Mimik hat sie ab. So hat sich denn heute alles verschworen, mich zu ärgern. Hey da, türkische Musik will ich haben. spielt mir den Marsch von dem großen Propheten auf. Wo ist mein Kapellmeister, Kisla Fagotschi? Fagotschi stürzt herein. Großer Sultan, verzeih, die große Trommel hat ein Loch im Fell, der Halbmond hat einen geschwollenen Backen, die Trompeten leiden an Verstopfung. Es ist mir heute unmöglich, ein Stück aufführen zu lassen. Auch das noch, beim Allah. Ich möchte wütend werden, wäre es für den Großsultan nicht unschicklich. Augenblicklich soll die Trommel geflickt werden. Dem Halbmond gebe man Überschläge oder Schläge allein, damit er kuriert werde. Die Trompeten sollen zum Abführen einnehmen. Verstopfungen leide ich nicht. Alles soll pünktlich vollzogen werden. Doch vernimm, erhabener Sultan. Soeben haben deine Wachen einen Fremdling arretiert, der in dem sultanischen Hofgarten aufgefunden wurde. Man fürchtet, es sei ein Spion. Vielleicht gewährt es dir einige Unterhaltung, ihn vor deinen allerdurchlauchtigsten Augen strangulieren zu lassen. Gut, schleppt ihn herbei, damit ich einen Spaß habe auf meinen vielen Ärger. Schnell, schnell! Fagotschi ab. Ich wollte mir heute ein sanftes, stilles Vergnügen veranstalten. Allein es scheint, dass Mohammed, der große Prophet, es anders bestimmt hat. Gut, so will ich Blut sehen. Ah, da kommt der Fremdling. Zuvor will ich mich mit ihm unterhalten. Kasperl wird hereingestoßen. Das bitt ich mir aus. Das ist keine Manier, einen Reisenden so zu behandeln. Wie kommst du hierher? Wer hat dir gestattet, meinen Hofgarten zu betreten? Wie ich herkomm? No, das sehn's ja. Man hat mich verirritiert. Und in ihren Hopfengarten bin ich hineinkommen. Ich weiß nicht wie. So auf einen Spaziergang am Phosphorus hintenube und vorn herein ums Eck. Wer bist du, Hund? Was wolltest du hier? Erhabene Türkenkopf, nichts will ich hier. Naus möcht ich wieder. Du scheinst mir ein englischer Spion. Eine rote Jacke und gelbe Hosen sind englische Uniform. Die hab ich schon mit auf die Welt gebracht, wie mir meine Mama gesagt hat. Ha! Verstellung! Diplomatische Kniff! Was? Ein diplomatischer Pfiff? Weise deinen Pass vor. Einen Spaß kann ich gleich vorweisen. Mach dem Sultan eine Verbeugung von rückwärts. Was soll dies heißen? Ist dies englische Sitte? Das heißt man bei uns ein Kompliment von der Schokoladezeiten. Verstanden? Aha, du hast dich verraten. Lady ist ein englisches Wort. Schurke, gestehe, oder ich lasse dich strangulieren. Wer bist du? Ich lasse dich mit glühenden Zangen zwicken. Zwicken spiel ich nicht ungern, aber Tarocken ist mir noch lieber. Ha, er spricht von Marokko? Edler Prinz, seid ihr vielleicht der Fürst von Marokko, den ich längst zum Besuche erwarte? Oho, jetzt wäre ich gar ein Prinz. Aber ich muß ihm doch was sagen, sonst könnt's wenigstens Prügel absetzen. Erhabene Großtürke, ich bin kein Prinz, sondern ein reisender Professor aller Botanik. Ich mache in Blumen. Ich bin Doktor der Blimmi-Blammi-Sophie. Oh, darüber bin ich sehr erfreut. Ich habe längst einen Botanikus gesucht zur Aufsicht über meine Hofgärten, Treibhäuser und Holländerkästen. Ja, ich habe mich auch sehr auf die Missbetteln gelegt. Besonders habe ich mich mit der Kultur der Sommerradi beschäftigt. Diese Pflanze ist mir neu. Erklären Sie mir. Diese Pflanze, oder Radi, ist ein Wurzelgewächs, welches sehr gut zum Bier schmeckt. Man schneidet dasselbe in Scheiben, welche man mit Salz zu genießen pflegt. Schorimori für sich. Dieser Fremdling scheint wirklich große Kenntnis der Botanik zu besitzen. Zu Kasperl. Wenn Sie wollen, Herr Professor, so nehme ich Sie als Hofgarten-Bostanji. Botschandi? Was ist das für ein Tier? Sie haben die Leitung der sämtlichen Gärten und stehen im Range eines Paschas von zwei Rossschweifen mit weißem Turban. Ich wünschte, lieber einen Federbuschen. Meine Beamten tragen keine Federbüsche, sondern nur Rossschweife. Auch gut. Allein ein Einkatschschweif würde mich noch mehr freuen. Nun, von heute an bist du mein Diener. Oh, sehr ja. Allein vor der Hand empfinde ich ein leises Gefühl von bedeutendem Hunger. Beim großen Propheten, dein gemeiner Trieb soll gestillt werden. Man führe den Hofgarten Bostanji in die Hofküche und füttere ihn. Marsch! Dann wieder zu mir herauf. Kasperl ab. Jetzt mein Glockenspiel. Ich will etwas schlummern. Der Vorhang fällt. Ende des ersten Aktes, Ende des ersten Aufzugs. Zweiter Akt von Kasperl in der Türkei von Franz Graf von Poggi. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Zweiter Akt. Garten. Kasperl hat einen ungeheuren Turban auf, an welchem ein Eichkätzelschweif hängt. Also bin ich wirklich konstantinopolitanischer Hofgärtner. Mir wär alles recht. Schlafen kann ich so viel ich will. Sessen habe ich auch genug, aber mit dem Trinken, das sieht's schlecht aus. Nichts als Limonade und Mandelmilch. Der Wein ist in der mahometanischen Religion verboten. Bisweilen lässt mir der Oberkellermeister ein Flaschel zukommen, denn der Großsudel sauft heimlich, was er nur grad mag. Aber die Sklaven und sonstigen Untertanen kriegen Schläge, wenn sie sich unterstehen, einen Wein zu verkosten. Wenn's aber niemand sieht, geschieht's doch, grad als wie bei uns zu Haus mit den Fastenspeisen. Jetzt soll ich wieder bei meiner Radiplantation nachschauen. Wenn ich dem Suttel in 4 Wochen nicht einen Mordsommeradi auf ein Hoftafel liefere, so wäre ich karbatscht. Das ist aber unmöglich. Also entweder Karbatschi oder heimlich Flucht. Aber wie? Überall stehen Schildwachen, lauter Heiducken und Mamelucken, die lassen niemand hinaus. Voilà, was kommt da? Ein Muden? Eine Kolpeckschraben schwarze Sklaven? Ah, ich will sie belauschen. Versteckt sich. Ich unglückliche Mimikatzi, wann werde ich aus dieser türkischen Schlaverei befreit werden? 2 Jahre bin ich schon hier im Serai des Sultans eingesperrt. Ein schändlicher Sklavenhändler hat mich schwarz lackiert, obschon ich von Haus aus eine Weiße bin, weil er erfahren hatte, dass der Sultan Shurimuri eine schwarze Leibsklaven gesucht hat. O, wär ich in meiner Heimat, fände sich doch ein Retter, der mich entführen wollte. Kasperl stützt ihr zu Füßen. Der Retter ist da. Auch ich möchte entführt werden. Entführen Sie mich, dann ich bin entführt, und entführe ich Sie, so sind Sie entführt. 2 mal 2 ist 4, also sind wir nachher alle 2 entführt. Unverschämte, wie haben Sie mich erschreckt? Oh, schrecken Sie nicht eher, weder er noch Sie. Sagen Sie du zu Ihrem Ritter und Ritter. Ja, wir wollen Hand in Hand diese Mauern übersteigen. Ein Schiff steht bereit, uns aufzunehmen, und durch das schwarze Meer hinaus werde ich dich hinausschwärzeln. Edle Unbekannte, du flößest mir Vertrauen ein. Oh nein, es gibt hier keine Flöße, sondern nur Sögelstiffe, allein dennoch. Wer bist du, der du dich der Unschuld annimmst? Ich habe noch keine Unschuld angenommen, allein der Augenblick ist günstig. Wenn der Mond mitternächtlich durch die Wolken bricht, wenn die Mitternachtsstunde schaulich auf den Wolken sittert, dann erwarte mich hier. Es sei, um Mitternacht finde ich mich hier ein. Ich werde die Wachen zu bestecken suchen. Oh ja, und ich werde alles Mögliche aufbieten, um unerkannt zu bleiben. Ich werde mich in den dunklen Schleier der Nacht einhüllen. Ha, lass uns nun das Nähere besprechen. Fort von hier, denn der Suttel wird jetzt seinen Abendspaziergang machen. Beide ab. Ein recht angenehmer Abend heute Abend. Wenn nur die verdammten Schnaken nicht wären, die verderben mir immer meine Promenade. Und da hilft gar nichts, nicht einmal das Tabakrauchen. Ich glaub, die Bestien sind den Rauch schon gewohnt und machen sich nichts mehr draus. Ich werde mir eine eigene Leibschnakenwache organisieren, die mir die Schnaken vertreibt. Es ist wirklich unerhört, dass ein solcher Potentat wie ich, der Großsultan, von so einem miserablen Gesindel insultiert werden kann. Vielleicht weiß der Hofgarten Bostanschi ein Mittel dagegen. Holla, wo bist du? Was schaffen eure Hoheit? Schaffe du mir die Schnaken da weg. Das wird gleich geschehen sein. Jetzt wäre die Gelegenheit da, den Lummel totzuschlagen. Kurashi! Haben denn euer Großtürkel noch nichts von der neu erfundenen Schnackenvertilgungsmaschine gehört? In der Tat noch nichts. Na, so warten Sie's ein bissel. Das werden wir gleich haben. Geht hinaus. Bin doch wirklich begierig, was das für eine Maschinerie ist. Ei, ei, ei, gewiss recht sinnreich. Kasperl kommt mit einem großen Prügel herein. Sehen's, da haben wir's schon. Jetzt passen Sie auf. Wenn sich ein Schnack auf Ihre Nasen setzt, nachher sagen's nur Pim. Gut, wollen doch sehen. Aha. Da ist schon so eine unverschämte Bestie. Pim! Kasperl schlägt ihn auf die Nase. Pim! Oh, das war ich. Gib etwas mehr Acht. Ha, schon wieder einer. Pim! Pim! Pim! Schlägt ihn zu Boden. Oh weh! Das ist eine kuriose Maschine. Kasperl immer zuhauend. Pim! Pim! Pim! So hast noch nicht genug? Weh mir! Zu Hilfe! Der Schurke schlägt mich tot! Pim, Pim, Pim, Pim! Schlägt ihn tot. Die Schnackenjagd ist vorbei. Der muß nimmer. Den brauch ich nimmer zu fürchten. Jetzt hol ich die weiße Muren. Es kommt ohnehin gleich der Zapfenstreich. Ein türkischer Trommler marschiert über die Bühne und trommelt den Zapfenstreich. Es wird Nacht, der Mond geht auf. Es schlägt Mitternacht. Die Stunde der Befreiung schlägt. Alles ist vorbereitet. Die Wachen sind bestochen. Wenn nur mein Retter nicht ausbleibt. Psst, psst, psst. Kasperl in einen Mantel gehüllt, mit einer großen Laterne in der Hand. Hier bin ich. Es ist da sehr pressant, dass wir fortkommen. Allein auf dem Theater ist es üblich, dass man vorher noch eine Stunde lang diskutiert und dem Publikum sagt, dass man geschwind fort soll. Also höre und fasse dich. Ringsum decket die Nacht mit schwarzen Flügeln die Erde, und der schweigende Mond sittet auf bläuliche Flut. Hier aus den Büschen vernimmst du der Nachtigall heimliches Liedchen, und aus tauchfeuchtem Gras sirpet die Grill ihren Sang. Schlummender Wuchte auf sinnenumkränzten Türmen dort schnarchen. Hundgebell auch erschallt, Käte auf Deckern miauen. Fern auf den wogenden Wellen vernehm ich der rührige Plätschte, und es harrt der Kahn, der uns zur Rettung bereit. Funkelnde Sterne erleuchten die Bahn auf schwankende Welle, schweigend entfliehen wir dem Ort. Freiheit verheißt uns die Nacht. Während der letzten Worte fällt langsam der Vorhang. Ende des zweiten Aktes. Personen. Erzähler, gelesen von Elli. Sultan Shurimuri, gelesen von Christian. Mumuri Kapachi, Hofprofos, gelesen von Christa. Pfeifi Stopfiri, der Pfeifenstopfer, gelesen von Horst Frevel. Mimikatsi, gelesen von Kalinda. Kiesler Fagotschi, genannt Fagotschi, Kapellmeister, gelesen von Dirk Weber, Rheinberg. Kasper Larifari, ein türkischer Trommler, gelesen von Algy Pag. Ende von Kasperl in der Türkei.